gerade schon für etwas Großes stehen. Der war auch schon als junger Mann im deutschen Hohenstein und stritt die Schlacht bei Tannenberg und kehrte wieder heim. An einem kühlen Novembertag, ich weiß, mein Herz pochte im Leib, denn ich trug meine Uniform wie ein stolzes Ehrenkleid. Was gäbe ich nur darum, sie noch einmal zu sehen? Um mit den Jungs in Grau an der Front zu stehen. Wenn ich die Augen schließe, dann stehen sie vor mir. Aus tausenden Kehlen erschallte ein Hier. Ich weiß noch, wie am ersten Tag die Ausbildung begann. Ich fühlte mich durch Schlamm und Dreck als Kerl, als ganzer Mann. Ich schoss präzise und genau, als hätte ich harte Augen. Versetzte manchen alten Hund in regelrechte Staunen. Denke ich noch an den ersten Tag, dann pocht mein Herz mir noch im Leib. Denn ich trug meine Uniform wie ein stolzes Ehrenkleid. Was gäbe ich nur darum, sie noch einmal zu sehen? Um mit den Jungs in Grau an der Front zu stehen. Wenn ich die Augen schließe, dann stehen sie vor mir. Aus tausenden Kehlen erschallte ein Hier. Ist auch in euren Geschichten kein Platz mehr für mich frei. Bereuen werd ich es niemals, nur ich war wirklich dabei. Lasst doch die Kübel voll Hebe grassieren, denn ich bin unsterblich, doch was seid ihr? Ihr, die Treuen als Mörder.